Wahrheit, die ins Gesicht. Helden lügen nicht, Helden sagen die Wahrheit, die ins Gesicht. Helden lügen nicht. Helden sind nicht oft sehr beliebt, weil die Wahrheit nicht jedem liegt. Die wenigen, die zuhören und denen es gefällt, sind die besten Freunde auf der Welt. Es sind keine alten Kriegsveteranen, Helden sind Freunde, die zu dir halten. Und kannst du sie neben dir sehen? Helden sind Freunde, die zu dir stehen. Helden sagen die Wahrheit dir ins Gesicht. Helden lügen nicht, Helden sagen die Wahrheit dir ins Gesicht. Lüge nicht!